Thank you. Thank you. Gehen wir auf Einstellungen. Ja, warte. Und jetzt musst du halt irgendwo Input dabei stehen. Ja. Und da musst du halt jetzt dein Ding auswählen. Ja, hat der gar nichts. Ja, dann musst du mal neu starten. Ja, dann stellst du gleich richtig an. Das, was da jetzt gerade so gedudelt wird, das spielen die da drin. Und? Ja, wahrscheinlich müsste ich mir ganz PC neu starten. Aber das macht gar keinen Sinn. Nee, glaube ich nicht, oder? Kampf? Nee, das macht keinen, weil ich würde ja das Instrument wieder ausstellen müssen. Aber Ninbot.com Doppelpunkt 2050. Ja. Und was steht da jetzt? Ja, same. Nee, was steht da genau? Error opening audio device, try reconfiguring. Bei deinen Einstellungen, was steht da? Audio configuration steht bei input device, default device, to do. Aber ich kann nichts machen. Also ich habe einfach keinen Ausgang. Komisch. Warte, ich gebe mal ins Internet ein. Was steht da bei dir? Da steht Error opening audio device try reconfiguring. Okay, dann mach mal Audio Configuring. Ja. Und dann musst du da irgendwas auf ASIO setzen. Ah, okay. Und dann musst du noch den ASIO Driver hier auswählen. Ja, jetzt glaube ich noch. Okay, und jetzt startest du nochmal neu. Wieder drin? Ja. Ah, jetzt geht's. Ja, bist jetzt in den Jam drin? Ja, jetzt höre ich mich auch bei dir, ja. Jetzt muss ich nur noch diese Vereinbarung ändern. Na ja, gut. Aha, und wie funktioniert das jetzt? Also ja, jetzt ist es so, Also, da lädt sich gerade so ein Balken. Der lädt sich gerade so ein Balken. Jetzt ist er fast, ja. Der lädt immer neu, oder? Ja. Und jetzt ist da oben, hast du einmal so ein Metronom. Also wenn du jetzt oben in dieser Konsole bist, steht einmal Master Metronom. Und rechts ist Mute. Ja. Und wenn du jetzt vom Mute weggehst, also mal auf Mute draufklickst, dann müsst du eigentlich was jetzt hören. Jetzt höre ich dich nur noch über Skype. Oder auch nicht. Also, Jetzt höre ich dich nur noch über Skype. Ich finde das jetzt eigentlich ganz gut, ja. Weil ich habe dich jetzt immer doppelt gehört. Echt? Aber ich hatte mein Ding gar nicht an. Aber ich hab dich trotzdem gehört. Hä? Ne, jetzt echt, ich hatte es echt. Das Lustige ist, ich höre dich halt bei diesem Ding, höre ich dich immer später. Ja, das müsste es auch sein. Jetzt höre ich mich immer noch. Dann machen wir auf Mute. Bei Metronom. Nee, bei dir, wo Freaky steht. Ja genau, jetzt hört man dich nicht mehr. Ich habe gar nichts gemacht. Aber auf jeden Fall steht bei mir jetzt immer noch, dass du nicht zu hören bist. Jetzt müsstest du mich nicht mehr hören. Ihr habt dich schon davor nicht mehr gehört. Aber ich höre mich immer noch bei dir. Ja, das kann sein, weil es laut ist, aber irgendwie. War höre ich dich doppelt. Hä? Echt jetzt? Und jetzt? Ja, immer noch, das ist ja scheiße. Was? Ich hab eigentlich ich auch nicht.